上上优先登场。 Hier fällt besonders der rot verputzte Bau der Reformkirche mit ihrem schlanken und reich gegliederten Turm auf. Aber auch die mittelalterliche Befestigungsanlage können Sie gut erkennen. Sie ist in weiten Teilen unzüglich erhalten. Hoch oben über der Stadt thront die Schönburg, die teilweise wieder aufgebaut wurde und in der heute ein Hotel betrieben wird. On the right-hand side, you can see the town of Oberwesen, stretching along the riverbank. Here you will notice the eye-catching red-colored building of the Church of Our Lady, with its slim and elaborately articulated spire. You can also make out the fortress enclosure from the Middle Ages. This has been preserved excellently for the most part. High above the town sits Schönburg Castle, parts of which have been rebuilt. Nowadays, there is a hotel in the castle. A la orilla derecha se extiende la ciudad de Oberwesen. Aquí destaca sobremanera el edificio revocado en rojo de la iglesia de Nuestra Señora con su esbelta y armónica torre. Pero también se pueden reconocer fácilmente las fortificaciones medievales, las cuales se han preservado en gran parte. Sobresaliendo en lo alto de Oberwesen se instaura el castillo de Schönburg, edificación que, en parte, ha sido restaurada y en donde actualmente funciona un hotel. また中世の防衛工事もとても簡単に見つけられます。その大多数はうまく簡単に保存されています。オーバーフェンゼル市の上に美しい城が存在するかのようになって、その一部が再建されたもので、現在は一つの旅館なのです。 Sehr geehrte Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Oberwesel, Station Oberwesel. Fahrgäste, die in Oberwesel aufsteigen möchten, werden zum Ausgang gebeten. Our next stop is Oberwesel. The next stop is Oberwesel. Thank you.